versus Tragic versus Human to the greatest kid must be man versus Tragic versus Human to the greatest kid. Irgendwas geht hier vor sich. Er ist hier. Ja. Sag ihm nicht, denk ihm nicht. Bye bye, man. Je öfter man an ihn denkt, umso näher kommt er. Er versucht in uns einzudringen. Oh Gott. Er lässt uns Dinge sehen. Er lässt uns Dinge tun. Sag ihm nicht, denk ihm nicht. Er breitet sich aus wie ein Virus. Sag ihm nicht, denk ihm nicht. Er könnte sich überall hin ausbreiten. Das werde ich nicht zulassen. Bitte! Sag ihm nicht, denk ihm nicht. Wir müssen ihnen helfen. Nein, das ist eine Falle. Kim! Sag ihm nicht, denk ihm nicht. Sag ihm nicht, denk ihm nicht. Yeah, Yeah, boy! Kind zu betreuen, das Kind, das Kind. Gewalt!